We'll be right back. hier hört Sunshine Live ganz genau 1:04 und in the Mix die letzte Stunde. Das war für euch Michael Burkhardt. Der macht jetzt ein kleines Päuschen und hier an den Plattenspielern gibt es den Wechsel für euch jetzt bis um 2 Uhr an den Plattenspielern. Lars Klein. Sunshine Live Crash.